Erkundung von Zone 0. Inmitten des Schlundes von Paldea erstreckt sich die wundersame Welt von Zone 0. Dem staunenden Auge zeigen sich Gebilde, Pflanzen und Pokémon, die noch niemand zu Gesicht bekommen hat. Ob tief in dieser für Menschen lebensfeindlichen Umgebung noch etwas anderes Unbekanntes ruht? Die Geheimgewürze. In Zone 0 stießen wir auf gar sonderbare Pflanzen, die einem bei Verzehr alsbald zu Kräften verhelfen. Wir nannten sie Geheimgewürze und wollten sie in Teilen Paldeas anbauen, doch Pokémon fraßen sie, ehe sie reifen konnten. Die Pokémon wurden dadurch so groß und stark, dass wir sie Herrscher nannten. Karte von Zone 0. Über die spiralförmigen Abhänge im Innern von Zone 0 kann man in ihre Tiefen vordringen, wo es sogar Pflanzen und Wasserquellen gibt. Am tiefsten Punkt schlummern uralten Legenden zufolge kostbare Edelsteine und wundersame Früchte unter dem Schutz eines Wächters. Die Monster von Zone 0. Sonderbare Pokémon bevölkerten Zone 0. Wir stiegen tiefer hinab und erblickten riesige Wesen von großer Brutalität, die kaum Pokémon ähnelten. Jedoch mussten wir uns vorerst zurückziehen, da ein Mitglied des Trupps bei einem Angriff dieser Kreaturen schwere Verletzungen erlitten hatte. Die geheimnisvolle Tafel. Bei unserem Abstieg in Zone 0 fanden wir unter der Erde eine mit seltsamen Zeichen versehene Tafel. Sie war aus unverwüstlichem Metall gefertigt, dessen Bestimmung unsere wissenschaftliche Kenntnis überstieg. Zu welchem Zweck und vor allem auf welche Weise man diese Zeichen hinterlassen hatte, bleibt ein Rätsel. Die Legende vom Schatz. Seit dem Beginn unseres Abstiegs war eine halbe Ewigkeit verstrichen, ehe wir endlich den tiefsten Punkt des Schlundes erreichten. Dort fiel der Blick auf eine Höhle mit Wänden aus glitzerndem Edelstein. Ob es sich bei dem grellen Funkeln, das mir die Sicht nahm, wohl um den Wächter des Schatzes gehandelt haben mag? Eine rätselhafte Erinnerung. Während der Erkundung des tiefsten Punktes verlor ich den Trupp aus den Augen und wurde später bewusstlos aufgefunden. Mir war, als hätte ich mit jemandem an einem seltsamen Ort gesprochen. Oder war es nur ein Traum? Die Notizen in meiner Handschrift trug ich bei mir, aber ich erinnere mich an nichts. Ein Pokémon wie eine Scheibe? Als ich mich allein wiederfand, war mir, als hätte ich tief im Schlund ein seltsames Etwas entdeckt. Ich wusste weder, ob es ein Pokémon war, noch ob es überhaupt lebte. Seine Höhle bestand aus zahllosen geschichteten Sechsecken, die heller funkelten als Edelstein. In seiner Gestalt glich dieses Etwas einer Scheibe.